Gefahr Nummer 7. Benevolenter Diktator. Die Blockchain-Technologie hat hauptsächlich dadurch ihre Daseinsberechtigung, dass wir einem zentralisierten System nicht trauen. Wenn jedoch in einem zentralisierten System tatsächlich volles Vertrauen herrschen würde, wären Blockchains einschließlich ihrer Anwendungen praktisch nicht notwendig. Ein dezentralisiertes System ist mit Kosten verbunden und bringt eine teilweise langsamere Geschwindigkeit, mangelndes Verantwortungsbewusstsein und Starrheit mit sich. Alles Dinge, die wir für den Kompromiss der Dezentralisierung eingehen. Denn eine Blockchain ermöglicht es, der Gemeinschaft die Kontrolle zu behalten, ohne dabei jemandem anderen vertrauen zu müssen. Was Blockchains demnach vernichten könnte, ist das volle Vertrauen einer Gemeinschaft in eine zentralisierte Macht. Aber wie wahrscheinlich ist es, einen wohlwollenden Diktator zu bekommen, der die vollständige Kontrolle innehat und trotzdem das ganze Vertrauen der Gesellschaft genießt? Persönlich sehe ich nichts und niemanden, der in naher Zukunft beide Gegensätze in sich vereint. Auch wenn ein solcher benevolenter Diktator der Blockchain-Killer schlechthin wäre, bin ich davon überzeugt, dezentrale Systeme werden künftig einen ebenso großen Platz in der Gesellschaft haben wie das Internet heute.